Engagiert ihr jetzt einen neuen Stuntman, oder? Könnten wir machen, wäre dann aber immer noch scheiße. Habt ihr etwa vor, mich anzuzünden? De Niro wird's tun. Wenn du die Karre selber fährst, denkt das Publikum, verdammte Scheiße, das ist ein super harter Kerl. Ach ja, die super harten Kerle. Betonung auf super. Gleich dazu mehr. Menschen. Jedenfalls Menschen sind verboten! Gibt es in der aktuellen Dschungelbuch-Verfilmung Platz 5, The Jungle Book von Jon Favreau. Für den Star kein Problem bei den Stunts. Bei Regisseur Jon Favreau spielt der menschliche Darsteller des Mowgli vor einer grünen Leinwand. Alle anderen tierischen Urwaldbewohner, Bäume, Flüsse, Steine etc. pp., sie sind digital erzeugt. Warum dieser Film funktioniert? Weil Rudyard Kiplings klassische Dschungelbuchgeschichte schlichtweg groß ist. Und weil Jon Favreau zwar mit Iron Man 1 bis 3 auch Superheldenfilme gedreht hat, aber in seinem Kochfilm Kiss the Cook bewies, welch enormes Gespür für Rhythmus er hat. Also kann ein Pixelgewitter wie in The Jungle Book auch funktionieren, sprich faszinieren. Signifikante Merkmale des aktuellen Kinos zeigen sich in dieser Woche in den Mainstream-Charts. Zunächst natürlich das Wiederholungsprinzip. Das Wiederaufbereiten eines erfolgreichen Konzeptes als Wiederholung. Platz 4, Bad Neighbors 2 von Nicholas Stoller. Auch wenn die Zahl 2 so tut, als ob dies eine Fortsetzung sei. In der Fauna wird das als Wiedercoin bezeichnet. Ich überspringe kurz Platz 3, komme gleich darauf zurück, um Platz 2 ein anderes, immer erfolgreiches Prinzip des Kinobusiness zu verorten. Angry Birds, der Film. Und zwar die Videospielverfilmung. Wütender Vogel bekämpft mit zwei Kumpels die auf seine Insel einfallenden grünen Schweine. 2008 überholten Computer und Videospiele das erste Mal die Umsatzzahlen von Filmen und Musik. Tendenz steigend. Ökonomisch folgerichtig dem im Kino natürlich irgendwann auch nachzuklappern. Weiteres Beispiel dafür übrigens die in dieser Woche anlaufende Verfilmung des Online-Rollenspiels Warcraft. Captain America? Ich wollte nur sagen, ich weiß, Sie kennen einen Haufen Superleute, also danke, dass Sie da auch an mich denken. Und nach Wiederholung oder Video-Computerspiel-Verfilmungen gibt es natürlich noch die Comic-Superhelden, die das Kino in den letzten Jahren gekapert haben. Platz 3. The First Avenger, Civil War von Anthony und Joe Russo. Und Platz 1. X-Men, Apocalypse von Bryan Singer. Bei den X-Men, den diskriminierten Mutanten, ist das Problem diesmal ein gefährlicher Übermutant. Und wo auch immer dieses Wesen war, es hatte stets vier gefürchtete Anhänger. So wie die vier Reiter der Apokalypse. Das hat er wohl aus der Bibel. Oder die Bibel hat es von ihm. Ach ja, der Weltuntergang. Natürlich gab es auch in dem jahrzehntelang wichtigsten Genre der Filmgeschichte, dem Western, jede Menge Katastrophen. Aber da diese Filme in den 40er, 50er oder 60er Jahren von lokalen Räumen erzählten, war die Katastrophe eben auch eine regionale. In Zeiten der Globalisierung hingegen muss das Superhelden-Genre im Kino quasi notwendig von der großen, globalen Katastrophe erzählen. Deswegen die Apokalypse. Der Superheldenfilm versucht inzwischen erwachsen zu werden, indem er von traumatisierten Helden erzählt, indem er von den Kosten erzählt, die die Kämpfe zwischen Held und Bösewicht, wie in The First Avenger, Civil War, als Kollateralschäden erzeugen. Und wie der Western passt inzwischen auch in den Superheldenfilmen bei Bedarf ein wenig Shakespeare oder Familiendrama, Gier, Gewalt und Eifersucht sowieso. Nur der Sex bleibt, wenn ich richtig sehe, außen vor. Allerdings mit der Realitätsanmutung hapert es in der Regel. Die nämlich und reale Erfahrungen, beispielsweise die nicht gerade unwichtige der realen Begrenzungen unserer Körper, sie sind in diesen Pixelorgien nicht mehr greifbar. Spiegelt der Superheldenfilm damit die Erfahrung heutiger Menschen, dass Realität immer virtueller zu werden scheint? Kurzum, Shere Khans Ausruf in The Jungle Book nehmen wir hier mal zum Schluss als kulturpessimistische These übers aktuelle Kino. Menschen sind verboten!